entire form of feeling. Kashmir Radio. Biesentails Nummer 25. Hallöchen. 25 Biesentails. Da drüben ist der Lipstick. Ich bin der J-Robe. Belegt. Wir sind belegt. Und hier ist was aus New York City. Der Herr ist offen hörbar ein Gegenbassist. Hola Marina. Hola Marina de Barcelona. Sarah Mandarin.

Zero Years Kid, ein junger flämisch-irischer Musiker, in manchen Zeitschriften auch als Hip-Hopper bezeichnet, hat ein ganz famoses Tape rausgebracht, das ich mir bestellt habe über den irischen Versand. Das ist eine einzige Arie von famosen Experimenten der Stimme und der Klangwelt und der sprachlichen Vielfalt ist. In diesem Fall auf dem Album mit Maschinefabrik With Voices, wo ich ihn auch entdeckt habe. Und Beast and Tales auf Kashmir Radio. Und davor gab es übrigens Eivind Obsvik auf A Thousand Ancestors. Das ist ein Kontrabassist aus New York City. Ein junger Typ, der so eine Platte gemacht hat, die irgendwie Norwegen, wo er nämlich herkommt, mit Costa Rica vergleicht. Und die Teile über Costa Rica sind großartig, finde ich. Dial. My God, I feel so pale. Oh, to try to find. Thank you. Fliesendales Radio auf Kaschmir. Epa! Wir morfen uns ein wenig durch frisch selbst entstanden ist und lange noch nicht the im world. Öffentlichen Raum präsentiert ist. The World. Das neue J-Rope-Album bereits in zwei kleinen Auszügen. The World. Und im Hintergrund Import Fruit. Dazwischen hatten wir doch auch noch was. Was haben wir denn da vergessen? Immer irgendwas. Dein Kirchhofer. Kirchhofer. Nee, der war noch gar nicht. Der kommt noch. Naturforscher benutzen, um sich ein wenig länger über Wasser zu halten, als Nachen den Namen, den sie diesem oder jenem Objekt unter den Schätzen des Lebens gegeben haben. Eine Flächenkruste auf alten Baumrinden, ein Grashalm, ein schmächtiges Tierchen. Sie geben einen Namen ebenso tapfer in die Zukunft weiter, wie dieser neue Asteroid tun würde. Diese Art, Verschwundene zu würdigen, ist trotz des damit vertriebenen Missbrauchs höchst ehrenwert. Wo findet man denn Besseres als einen Skarabäusflügel, ein Schneckengehäuse oder ein Spinnengewebe, um ein einigermaßen dauerhaftes Epitaph einzugravieren? Granit hat nicht den gleichen Wert. Eine hartem Stein anvertraute Inschrift vergeht. Die einem Schmetterlingsflügel anvertraute ist unzerstörbar. Doch was hat Klotho hier zu suchen? Da ist ihm ein mythologischer Name eingefallen, der gut klang und obendrein für die Bezeichnung einer Spinnerin nicht unpassend war. Die antike Klotho ist die jüngste der drei Parzen. Sie hält den Spinnrocken, an dem unser Schicksal gesponnen wird. Dieser ist überreichlich, mit groben Flocken, einigen Seidenfäden und selten mit einem dünnen, dünnen Goldfaden umwunden. Von anmutiger Gestalt und Bekleidung, soweit dies bei einer Spinne überhaupt sein kann, ist die Klotho der Naturforscher vor allem eine hochbegabte Spinnerin und deshalb erhielt sie den Namen der infernalischen Gottheit mit dem Spinnrad. Leider endet die Analogie hier. Die mythologische Klotho, die mit ihrer Seele knauserig und ihren groben Flocken freigebig ist, spinnt uns ein hartes Leben. Die achtbeinige Klotho verwendet nur feinste Seide. Die eine arbeitet für sich, die andere für uns, die diese Mühe kaum verdienen. Möchten wir sie kennenlernen? Drehen wir auf den von der Sonne im Land des Ölbaums kalzinierten Felshängen flache Steine von einer bestimmten Größe um? Untersuchen wir vor allem die von den Schäfern zusammengetragenen Haufen, auf denen sie sich einen Sitz einrichten, um die zwischen Lavendelbüschen grasenden Schafe im Auge zu haben. Lassen wir uns nicht entmutigen, denn die Klotho ist selten. Nicht alle Reviere gefallen ihr. Wenn das Glück unsere Ausdauer endlich belohnt, entdecken wir an der Unterseite des hochgehobenen Steines ein verwittertes, kleines Bauwerk, das wie eine umgekehrte Kuppel aussieht und etwa so groß wie eine halbe Mandarine ist. Es ist mit Muscheln Erdklümpchen und vor allem mit vertrockneten Insekten inkrustiert oder behaftet. Der Kuppelrand setzt sich strahlenförmig mit einem Dutzend ekliger und eckiger Verlängerungen fort, deren Spitzen auseinandergehen und am Stein befestigt sind. Zwischen diesen Halteriemen öffnen sich ebenso viele umgekehrte, weite Arkaden. Dies ist die Behausung aus Kamelhaar, das Zelt des Ismaeliten. Jedoch mit der Oberseite nach unten. Ein zwischen den Halteriemen gespanntes, flaches Dach schließt die Behausung oben ab. Alle Arkaden des Randes sind zum Dach hin offen. Keine führt ins Innere. Vergebens sucht das Auge und gar nichts deutet auf eine Verbindung zwischen drinnen und draußen. Doch die Hüttenbesitzerin muss hin und wieder nach draußen und sei es nur, um Nahrung zu suchen, und danach muss sie wieder hinein. Wie kommt sie hindurch? Mit einem Strohhalm streichen wir über die Schwelle der Arkaden. Überall stößt er auf Widerstand. Alles ist fest geschlossen. Ein einziger Bogen, der genau wie die übrigen aussieht, teilt sich, geschickt gereizt, am Rande in zwei Lippen und öffnet sich ein wenig. Dies ist die Tür, die sich durch ihre eigene Elastizität gleich wieder schließt. Und das ist nicht alles. Die Spinne schiebt heimgekehrt oft die Riegel vor. Das heißt, mit etwas Seide bringt sie die Türflügel zusammen und befestigt sie. In ihrer Erdhöhle mit dem vom Boden nicht zu unterscheidenden Scharnierdeckeln ist die Tapezierspinne nicht sicherer als die Klotho. In ihrem Zelt, das für jeden Feind, der die Methode nicht kennt, unangreifbar ist. Bei Gefahr eilt die Klotho nach Hause. Mit der Kralle stößt sie die Spalte auf und verschwindet. Die notfalls mit einem Schloss aus mehreren Fäden versehene Tür schließt sich von selbst. Ein von den vielen, völlig gleichen Arkaden verwirrter Einbrecher entdeckt nie, wo und wie die soeben Verfolgte nun plötzlich verschwunden ist. Thank you. 2. Funds. Bummelkasten. Alina und Valentin. Und Benedikt Bindewald. Ja, das ist aber Beast nur eine Tales on Kashmir Radio. Wir beenden die Sendung mit natürlich einem letzten Stück, nachdem wir einen Hola, kleinen Conorado. Ausflug unternommen haben. Hola Conorado, tutti mice Sergio. Und nicht zu vergessen, der französische Freund. Thank you.